Andacht am 19.04.2022 von Reinhard Hirtler. Übersetzt und zusammengefasst von Petra, gelesen von Ulla. Göttliche Übertragung. Beginnen wir unser Live, Leute. Guten Morgen, ich hoffe, es geht euch allen gut. Seht ihr, wir haben heute lange Kleidung an, selbst Daniel, denn in Sao Paulo wird es langsam kalt. Gestern hatten wir das erste Live um 8 Uhr und es scheint für unsere Zuschauer besser zu sein. Ich weiß schon, man kann nicht alle zufriedenstellen und wir leben auch gar nicht dafür, dass wir alle glücklich machen. Wir leben, um Jesus glücklich zu machen. Das ist das Wichtigste. Aber wir versuchen trotzdem, die beste Lösung für die meisten von euch zu finden. Es ist so gut, euch zu sehen und so viele Zeugnisse zu bekommen. Wir waren am Wochenende in Goiânia und hatten eine fantastische Konferenz, die wir live auf YouTube übertragen haben. Ihr könnt sie immer noch anschauen und wir bekommen immer noch Zeugnisse. Murillo, der sich um all die grundlegenden Dinge in unserem Dienst kümmert, ist gestern Morgen aufgewacht und hat mir eine Nachricht geschickt. Ich weiß nicht, ob das vom Heiligen Geist ist oder ob es nur meine eigene Begeisterung ist. Es kommen so viele Zeugnisse herein, dass ich denke, wir sollten solche Konferenzen regelmäßig machen, nur mit wenigen Personen, und dann stellen wir sie einfach online, sodass es alle anderen Leute kostenlos anschauen können. Wir denken jetzt darüber nach. Als ich heute Morgen aufgewacht bin, hatte ich den Impuls, ein bisschen Zeit mit Römer 5 zu verbringen. Ich werde die Passion-Übersetzung benutzen. Wir haben dieses Wochenende darüber gesprochen, wie traurig es ist, dass es die Passion-Übersetzung nicht auf Portugiesisch und auch nicht auf Deutsch gibt. Doch wenn du Englisch sprichst, kann ich sie dir empfehlen. Sie ist zu einer meiner Lieblingsübersetzungen geworden und ich sage euch auch warum. Zum einen lässt sie die Bibel lebendig werden, wie keine andere Übersetzung, die ich kenne. Und zweitens, wenn man sie mit dem Originaltext vergleicht, ist sie wirklich sehr akkurat. Viele von den modernen Übersetzungen stimmen nicht sehr exakt mit dem Ursprungstext überein, doch bei dieser habe ich persönlich entdeckt, dass sie stimmt. Okay, schauen wir uns Römer 5,1 an. Unser Glaube an Jesus transferiert Gottes Gerechtigkeit auf uns. Wenn du hier aufhören würdest zu lesen und nur diese Wahrheit auf dein Herz schreibst, wirklich schreibe sie auf dein Herz, dann würde sich dein Leben verändern. Schau, Gottes Gerechtigkeit wurde dir nicht gegeben, sie wurde auf dich transferiert. Weißt du, was transferieren bedeutet? Es bedeutet, dass sein Besitz auf dein Konto übertragen wurde. Wenn ich 10.000 Euro auf meinem Bankkonto habe und ich transferiere sie auf dein Konto, was bedeutet das dann? Es bedeutet, dass ich sie nicht mehr habe und du hast sie. Hast du darüber schon einmal nachgedacht? Reinhard, willst du damit sagen, dass Gottes Gerechtigkeit von ihm genommen wurde und auf mein Konto überwiesen wurde? Wenn du sagst, du hast es transferiert und hast es nun nicht mehr, bedeutet dies, dass Gott es nun auch nicht mehr hat? Das ist ein schockierender Gedanke, nicht wahr? Aber genau das möchte ich aussagen. Er hat dir nicht nur etwas gegeben, sondern deines wurde auf ihn übertragen und seines wurde auf dich übertragen. Wisst ihr, je mehr ich über das vollbrachte Werk am Kreuz nachdenke, desto mehr erkenne ich, wie wenig ich eigentlich begriffen habe. Je mehr ich es studiere, desto mehr erkenne ich, dass es so viel größer und herrlicher ist, als unser Verstand jemals erfassen kann. Was denkst du da, Reinhard? Wenn Gott seine Gerechtigkeit übertragen hat, war er dann nicht mehr gerecht? Ja, genau das sage ich. Schaut, Gott hat euch nicht nur ein Geschenk überreicht, In 2. Korinther 5,1 steht folgendes: Der von keiner Sünde wusste, wurde zur Sünde für uns. Er trug nicht nur unsere Sünde am Kreuz. Wir haben diese Vorstellung, dass ein gerechter Jesus am Kreuz starb. Doch wisst ihr, es gibt hierbei eine viel tiefere Wahrheit, denn gerechte Menschen verdienen den Tod am Kreuz nicht. Jesus hat buchstäblich unsere sündhafte Natur übernommen und starb als Sünder am Kreuz. Ich kenne all die Bibelverse, die ihr jetzt vielleicht herausschreit. Jesus war gerecht, Jesus war gerecht. Das stimmt natürlich. Und du warst ein Sünder und bist es jetzt nicht mehr. Du bist kein Sünder, der aus Gnade gerettet wurde, mein Freund. Denn es hat eine Übertragung stattgefunden. Deine Schuld wurde zu seiner Schuld und sein Plus wurde nun zu deinem Plus. Am Kreuz, durch den Glauben an Jesus Christus, das sagt uns Paulus hier, wurde die Gerechtigkeit Gottes, die perfekt ist, auf mich übertragen. Doch meine Sündhaftigkeit wurde auf ihn übertragen. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass Jesus während seines ganzen Lebens von Gott als seinem Vater gesprochen hat? Immerzu. Schaut euch Matthäus, Markus, Lukas und Johannes an. Dies war eines der anstößigsten Dinge, die Jesus getan hat, denn in der jüdischen Kultur war der Name Gottes so heilig, dass man ihn noch nicht einmal aussprechen durfte. Und nun kam dieser Mann daher, der sagte, dass Gott, dessen Namen man gar nicht aussprechen durfte, sein Vater ist. Und er ging sogar noch weiter und sagte, wenn ihr mich seht, seht ihr meinen Vater, der Gott ist. Mein Vater und ich sind vollkommen eins. Und dieser Jesus, der niemals von Gott sprach, sondern immer von seinem Vater, nein, so stimmt das natürlich nicht. Er sprach schon von Gott, aber er bezeichnete Gott immer als seinen Vater. Schaut, wie er die Jünger ganz am Anfang zu beten lehrte. Er sagte nicht, betet zu Gott. Er sagte, betet folgendermaßen, unser Vater im Himmel. Seht ihr, das Interessante ist, es war immer sein Vater. Doch als die Übertragung stattgefunden hatte, nannte er ihn nicht mehr Vater. Am Kreuz rief er aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hat er nicht gerufen, mein Vater, warum hast du mich verlassen? Wisst ihr warum? Weil eine Übertragung stattgefunden hatte. Nun war er ein Sünder am Kreuz. Er hat nicht nur deine Sünde auf sich genommen. Er hat deine sündhafte Natur angenommen. Wir haben das Kreuz darauf beschränkt, dass Jesus unsere Sünde getragen hat. Wenn du das glaubst, wirst du dein ganzes Leben lang mit Sünde kämpfen. Du wirst niemals Sieg über Sünde erlangen, das garantiere ich dir. Weißt du warum? Weil du immer wieder zum Kreuz rennen wirst, um Vergebung für deine Sünden zu erhalten. Das ist das Kreuz für dich, denn am Kreuz trug Jesus deine Sünden. Das Blut ist nun genug, um dir deine Sünden zu vergeben, immer. Auch wenn das stimmt, ist es eine sehr, sehr beschränkte Wahrheit und du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. Deshalb muss dein Herz an diese Kraft der Übertragung glauben. Was heißt das? Das heißt, wenn Jesus durch das Kreuz tatsächlich zum Sünder wurde, dann wurde ich durch diese Übertragung zur Gerechtigkeit. Ich stelle dir eine Frage. Wird ein Sünder immer sündigen? Selbstverständlich. Mein Hund wird immer bellen. Sünder werden immer sündigen.

Wenn du dich in deinem Herzen als genauso makellos ansiehst, wie Gott dich sieht, dann wirst du auch nach der Wahrnehmung deines Herzens handeln. Du musst also tatsächlich glauben, was am Kreuz bei dieser wunderschönen Übertragung geschehen ist. Wenn Gott dich anschaut, sieht er dich makellos. Weißt du warum? Weil er dir das Wesen von Jesus gegeben hat. Und Jesus nahm dein Wesen. Deshalb sagte der Vater: Sorry, es besteht eine Trennung zwischen dir und mir. Schau, was in Jesaja 59,1 steht. Die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu helfen. Doch eure Sünden haben euch von Gott getrennt. Weil Jesus nicht nur die Sünden getragen hat, sondern für dich zum Sünder wurde, war er nun getrennt von Gott. Deshalb hat er gerufen: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er ein Sünder war. Er hat deine sündhafte Natur angenommen und Gott hat ihn nicht mehr angeschaut. Es gab nun eine Trennung. In dem Moment, in dem er getrennt wurde, warst du angenommen. Nichts, nichts, nichts kann dich mehr von ihm trennen. Seht ihr, Paulus hat diese Wahrheit verstanden. Deshalb hat er gesagt: Ich bin überzeugt, dass mich nichts mehr von seiner Liebe trennen kann. Nichts. Denn die Trennung ist tatsächlich bereits vor 2000 Jahren geschehen. Sünder sind nicht mit Gott verbunden. Sie sind von Gott getrennt. Deshalb bin ich so frustriert, wenn Menschen sagen: Ach, verbinde dich einfach mit deinem Schöpfer. Das kannst du nicht. Wie kannst du dich mit Gott verbinden, wenn das nicht durch Jesus Christus geschieht? Es gibt keine andere Möglichkeit. Du kannst nicht zu Gott kommen, weil du denkst, dass er ein Gott der Liebe ist. Nein, denn Liebe muss Stellung beziehen. Du denkst: Ach, Gott ist ein Gott der Liebe, deshalb komme ich einfach zu ihm. Ein Sünder wird in der heiligen Gegenwart Gottes augenblicklich tot sein. Je mehr du über das nachdenkst, was am Kreuz geschehen ist, desto mehr musst du Jesus lieben, vor allem anderen in dieser Welt. Eigentlich sollte niemand sagen: Verbinde dich einfach mit deinem Schöpfer. Das ist eine so gefährliche Aussage, denn dadurch denken die Menschen, dass sie mit Gott verbunden seien und eines Tages sterben sie und gehen in die ewige Trennung ein. Es gibt nur einen Verbindungspunkt und das ist Jesus. Er ist der Einzige, der deine sündhafte Natur weggenommen hat und deshalb ist er auch der Einzige, der dich verbinden kann. Aus diesem Grund muss dein Glaube mit allem, was du hast, auf Jesus ausgerichtet bleiben. Wir nehmen Jesus immer wieder aus der Gleichung heraus. In Christus sind wir stark, in Christus haben wir Leben, in Jesus bin ich eine neue Schöpfung, in Jesus bin ich kein Sünder mehr, in Jesus bin ich makellos. Wenn man Jesus entfernt, was bleibt dann übrig? Ich, was für ein Fiasko. Und dann versuche ich, mich in meinem Chaos mit Gott zu verbinden. Wie soll das funktionieren? Von allen Zeugnissen, die ich erhalte, ist das folgende mein Lieblingszeugnis. Und ich erhalte es öfter als jedes andere Zeugnis. Seit ich begonnen habe, den neuen Bund zu lehren, habe ich viele hunderte Male gehört: Ich habe so eine leidenschaftliche Liebe für Jesus bekommen. Reinhard, vielen Dank. Wisst ihr, in Europa gibt es zum Beispiel eine Dame, die sehr viele zahllose Stunden arbeitet, um uns zu dienen und um das, was wir machen, ins Deutsche zu übersetzen. Manchmal denke ich, du meine Güte, du hast ein Unternehmen, du hast ein Zuhause, du hast Kinder, du hast einen Ehemann, warum arbeitest du so viel? Lass mich dich bezahlen. Das habe ich ihr immer wieder angeboten. Aber wisst ihr, wie ihre Antwort lautete? Sie hat mir das schon mehrmals gesagt. Ich habe so eine tiefe, intime Liebesbeziehung mit Jesus. Ich werde ewig dankbar sein. Ich tue das alles aus Dankbarkeit, damit das auch alle anderen erleben können. Also noch einmal. Der reine Jesus wurde ein Sünder und dadurch bin ich perfekt. Ich habe buchstäblich sein Wesen erhalten. Deshalb musst du Zeit in Ruhe und Meditation verbringen. Du musst diese Worte mehr als alle anderen Worte in deiner Beziehung mit Gott benutzen. Danke, Jesus. Heute Morgen wollte ich tatsächlich ein bisschen länger schlafen, denn die letzte Woche war sehr intensiv. Wir haben sehr viele Aufnahmen auf Deutsch gemacht. Es war so intensiv, ich habe gar nicht gewusst, dass es etwas gibt, das meine Energie aufbrauchen könnte. Ich fragte mich, was geschieht mit mir? Ich bin erst 60, warum bin ich müde? Deshalb wollte ich in der Nacht von Sonntag auf Montag, nachdem ich von Goiânia nach Hause gekommen bin, länger schlafen. Aber ich konnte es nicht. Auch an dem Tag, als ich nach Goiânia gefahren bin, bin ich um 2 Uhr morgens aufgewacht und erst um Mitternacht wieder ins Bett gegangen. Wenn ich Daniel erzähle, dass ich nicht geschlafen habe, fragt er mich jedes Mal, war es ein Jesus-Moment? Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal lange geschlafen habe, doch heute Morgen wollte ich tatsächlich schlafen. Ich dachte, ich bekomme einmal 7 Stunden Schlaf. Aber ich bin trotzdem sehr früh aufgewacht und das Einzige, was 1,5 Stunden lang aus mir herausgesprudelt ist, war: Jesus, danke. Danke, vielen, vielen Dank, Jesus. Danke für deine tiefe Liebe für mich. Danke für alles, was du für mich am Kreuz getan hast. Danke, dass du mich niemals, niemals verlässt. Lass dir dies einmal durch den Kopf gehen, dass der eine Perfekte zum Sünder wurde. Was mag wohl in diesem Moment in Jesus vorgegangen sein? Der Schmerz, die Emotionen, die Qualen, dass er von Gott verlassen war. Und er hat es getan, damit du makellos vor Gott sein kannst. Deshalb musst du dich als makellos vor Gott betrachten. Wenn du dich erst einmal als makellos ansiehst, wirst du auch makellos handeln durch den Glauben an Jesus Christus. Schaut, wie es weitergeht. Paulus sagte, das bedeutet, dass wir nun echten und bleibenden Frieden mit Gott genießen können, aufgrund dessen, was unser Herr Jesus, der Gesalbte, für uns getan hat. Schaut, es ist nur aus einem Grund möglich, wegen dem, was Jesus getan hat. Ich werde nie begreifen, wie es sein kann, dass Christen Jesus nicht mehr als alles und jeden anderen auf der Welt lieben. Schaut euch nur diese Aussage an. Das bedeutet, dass wir nun echten und bleibenden Frieden mit Gott genießen können. Nicht nur haben, wir können genießen. Warum? Weil du 2 Stunden gebetet hast? Nein. Weil du jeden Tag deine Bibel liest? Nein. Weil du 10% für irgendetwas gibst? Nein. Weil du den Armen hilfst? Nein. Weil du Waisenhäuser baust? Nein. Wegen einem und nur wegen einem. Und sein Name ist Jesus. Du kannst bleibenden Frieden genießen. Doch leider leben nur sehr wenige Christen in diesem Frieden, geschweige denn, dass sie ihn genießen. Sie leben noch nicht einmal darin. Das hebräische Wort für Friede kennen wir alle, Shalom. Wisst ihr, es gibt Menschen und Menschengruppen und ich will sie nicht verurteilen, aber ich mag es nicht, wenn sie mich mit Shalom begrüßen. Ich möchte niemanden angreifen, doch wenn ich diese Personen kenne, dann sage ich, wir sind hier in Brasilien, kannst du bitte Portugiesisch mit mir reden? Sprich nicht Hebräisch mit mir, sprich Portugiesisch. Und wenn ich in Österreich bin, dann sprich Deutsch mit mir. Streu keine hebräischen Worte ein. Lasst mich euch etwas erklären. Wenn ich Zeit hätte, würde ich wahrscheinlich als erstes Hebräisch lernen. Man braucht dafür viel Zeit. Es ist die reichste Sprache, die es gibt. Es gibt keine andere Sprache, die solch eine Tiefe hat wie Hebräisch. Und ich würde sie wirklich gerne lernen. Warum mag ich es dann nicht, wenn Menschen zu mir Shalom sagen? Aus zwei einfachen Gründen. Die meisten Menschen, die Shalom zu mir sagen, wissen eigentlich gar nicht, was das bedeutet. Und ich mag keine leeren religiösen Worte. Das gefällt mir einfach nicht. Selbst als Teenager hat mir der religiöse Jargon nicht gefallen. Ich mochte schon immer Ehrlichkeit. Sei echt. Und für die meisten ist Shalom eine religiöse Floskel geworden. Der zweite Grund, warum ich dies nicht mag, ist, dass die Mehrheit der Menschen, die mich mit Shalom begrüßen, gar nicht im Shalom leben. Es ist so, als ob sie mir etwas geben wollten, das sie selbst gar nicht haben und nicht erleben. Genauso war es bei den religiösen Menschen, den Pharisäern. Das ist Heuchelei. Lebe Shalom, dann kannst du zu mir kommen und Shalom sagen. Außerdem haben wir gar kein hebräisches Manuskript des Neuen Testamentes, sondern nur ein aramäisches und griechisches. Dasselbe Wort, das im Hebräischen Shalom heißt, heißt auf Griechisch Eirene. Was bedeutet dieser Friede eigentlich? Zuerst einmal bedeutet er vollkommene, perfekte Wiederherstellung. Wenn jemand sich einen Knochen gebrochen hat und der Knochen nicht mehr an der richtigen Stelle sitzt, was macht man dann? Man setzt den Knochen wieder zusammen und stabilisiert ihn. Wenn der Knochen wieder hundertprozentig und perfekt zusammengewachsen ist, das heißt, es gibt nichts mehr, was darauf hinweist, dass er nicht hundertprozentig wieder verbunden ist, und er ist wieder an der Stelle, an der er vorher war, dann ist er stärker als jemals zuvor. Die Ärzte könnten dazu auch sagen, jetzt gibt es Frieden. Wenn die Bibel im Neuen Testament von Frieden spricht, sagt sie damit, dass unsere Beziehung zu Gott so gut und hundertprozentig wiederhergestellt ist, dass sie an dieser Stelle nie wieder zerbrochen werden kann. Das heißt, du kannst deine Erlösung nicht mehr verlieren. Das Einzige, was du durch deinen freien Willen tun kannst, ist, dich dafür zu entscheiden, deinen Glauben aufzugeben. Denn dieser Friede ist an Glauben gebunden. Für einen Christ, der seine Hoffnung und seinen Glauben in Jesus Christus gesetzt hat, gibt es deshalb nur einen Weg, um nicht in den Himmel zu kommen, und zwar folgenden. Er muss sagen, ich habe intensiv darüber nachgedacht, ich verstehe, was am Kreuz passiert ist, und ich entscheide mich dafür, dies abzulehnen und nicht daran zu glauben. Ich entscheide mich, nicht an das Opfer von Jesus Christus für meine Sünden zu glauben. Dies ist die einzige Möglichkeit, wie ein Christ nicht errettet werden kann. Kannst du also deine Erlösung verlieren? Nein. Kannst du sie ablehnen? Ja. Denn Gott wird deinen freien Willen immer respektieren. Doch schau, was hier steht. Wir wurden vollkommen gerecht, als diese Übertragung stattfand, damit wir echten und bleibenden Frieden mit Gott genießen können. Also schau, aus Gottes Sicht bist du mit ihm so perfekt verbunden, dass diese Verbindung nie mehr zerbrochen werden kann. Weißt du warum? Weil Jesus unser Friedefürst ist, nicht du selbst. Du hast keinen Frieden mit Gott, weil du gebetet und hart gearbeitet hast und ein guter Christ bist. Aus Gottes Perspektive bist du makellos und alles ist gut zwischen dir und ihm. Die Beziehung ist so stark und so gut verbunden, dass alles gut und vollendet ist. Wisst ihr, so viele Christen haben keine Kühnheit, um das von Gott zu nehmen, was ihnen gehört, weil sie diesen bleibenden Frieden nicht genießen. Sie glauben der Lüge mehr als der Wahrheit. Sie glauben, oh, du meine Güte, ich habe etwas falsch gemacht. Gott wird sauer auf mich sein, er wird mir nichts geben. Wenn ich bete, bin ich nicht sicher, ob er meine Gebete immer noch beantwortet. Warum kommst du überhaupt auf den Gedanken, dass Gott auch nur ein einziges Gebet wegen dir beantwortet? Wenn ich so ein Gebetsleben hätte, könnte ich keine Waisenhäuser bauen. Ich könnte die Leute nicht unterhalten, die mit mir zusammenarbeiten, und ich könnte nicht großzügig sein. Ich würde in ständigem Stress leben. Ah, wie sollen wir nur die Probleme bei Brazilian Kids Care lösen? Ah, wie sollen wir all die Gehälter zahlen? Wie sollen wir für alles sorgen, wofür wir verantwortlich sind? Und jetzt gibt es auch noch eine Bewegung von Gott in Deutschland und ich bin Teil davon. Ah. Genau so leben manche Menschen. Wisst ihr warum? Weil sie nie sicher wissen, was sie von Gott erhalten werden. Weil sie nie sicher sind, ob alles zwischen ihnen und Gott komplett in Ordnung ist. Ja, du kannst die bleibende, vollkommene Wiederherstellung zwischen Gott und dir genießen. Nicht wegen dir, sondern wegen Jesus. Denn nachdem Jesus dies einmal getan hat, geht er nun nicht wieder zurück und ändert es erneut. Denk nur, wie viele Christen so leben, als ob dieser Friede von ihnen abhängen würde. Oh, ich bin heute früh aufgestanden, um zu beten. Nun ist alles in Ordnung zwischen Gott und mir. Hör doch, du musst bereits in dem Augenblick, in dem du deine Augen öffnest und noch gar keine Chance zum Beten gehabt hast, in deinem Herz davon überzeugt sein, dass alles in Ordnung ist. Als ich 1983 in meinem letzten Jahr auf der Bibelschule war, hatte ich einen Freund, der damals wahrscheinlich mein engster Freund war. Er stammte aus Wales und war Student im ersten Jahr, während ich kurz vor meinem Abschluss stand. Doch in den Ferien fuhr ich mit ihm nach Hause und ihr wisst ja, wie das abläuft. Wir mochten uns, wir waren jung und wir blieben bis in die Morgenstunden auf, bis wir dann irgendwann noch einmal schlafen gingen. Und dann wurden wir plötzlich durch einen Telefonanruf aufgeweckt, als es immer noch früh am Morgen war. Wir hatten damals noch keine Handys und wenn das Haustelefon klingelte, weckte es jeden im Haus auf, denn es war eine kleine Wohnung. Eine verzweifelte Person war am Telefon und sagte, dass wir zu ihr kommen sollen, um ein paar Dämonen auszutreiben. Mein Freund sagte, Reinhard, gehen wir. Also zogen wir los. Es war so lustig. Wir betraten dieses Haus und die Dämonen fingen an, sich zu manifestieren und sie schrien, ihr habt keine Autorität über uns, denn ihr habt heute Morgen noch nicht einmal eure Bibel gelesen und gebetet. Bevor ich darüber nachdenken konnte, rief mein Freund, meine Autorität kommt nicht vom Bibellesen und Beten. Meine Autorität kommt von Jesus. Verschwindet! Und sie verschwanden. Überlegt doch. Wir denken, unsere Beziehung mit Gott sei perfekt wegen den Dingen, die wir richtig machen. Auf diese Weise kannst du niemals bleibenden Frieden genießen. Erstens kannst du ihn nicht genießen und zweitens wird er nicht bleiben, denn er bleibt nur so lange, wie du ein guter Junge bzw. ein gutes Mädchen bist. Lass uns die Religion hassen. Leute, lasst uns das vollbrachte Werk des Kreuzes, bei dem Jesus das Zentrum ist, zurück in die Gemeinde bringen. Du bist makellos, weil Jesus ein Sünder wurde. Sein Konto wurde leer, damit deines gefüllt sein konnte. Und deshalb kannst du immer eine vollkommen wiederhergestellte Beziehung mit Gott genießen. Von Gottes Seite aus ist alles perfekt und wiederhergestellt. Bewahre deinen Glauben an Jesus. Wenn wir nur lernen könnten, ein bisschen weniger auf uns und ein bisschen mehr auf Jesus zu schauen, dann würde bereits 50% des Stresses in unserem Leben verschwinden. Denke einmal über diese Aussage nach. Wenn du nur ein bisschen weniger auf dich selbst blicken würdest und ein bisschen mehr auf Jesus am Kreuz, dann wäre bereits 50% von deinem Stress gelöst. Dann kannst du in Frieden leben. Leute, danke. Ich habe gesagt, dass ich die Lives verkürzen werde. Ich werde weniger als eine Stunde sprechen und ich tue das für meine Freunde in Europa. Auch wenn mein Team in Europa gespaltener Meinung darüber ist, einige von ihnen sagten, nein, du musst eine Stunde lang lehren, denn das ist so wichtig. Wir arbeiten gerne Tag und Nacht, um es ins Deutsche zu übersetzen. Andere sagten, wir sind ohnehin bereits überarbeitet, eine halbe Stunde ist genug. Also habe ich mich entschlossen, genau die Mitte zu nehmen. Ich werde meine Lives auf 45 Minuten begrenzen, sodass dadurch hoffentlich beide Parteien glücklich sind. Leute, danke, wir sehen uns morgen um 8 Uhr. Ihr seid gute Menschen durch das, was Jesus am Kreuz getan hat. Gebt seine Güte weiter, wo immer ihr hingeht.